Erster Herr, du bist mein Gott. Ich will dich loben und deinen Namen preisen. Du hast große Wunder getan. Du hast deine Pläne treu und wahr gemacht. Zweiter, du hast die Stadt zu einem Haufen Steine gemacht. Der feste Ort ist jetzt zerstört. Die Häuser der Feinde sind wie eine alte Stadt. Man wird sie niemals wieder aufbauen. Dritter, darum werden starke Völker dich ehren. Die Städte der bösen Völker werden Angst vor dir haben. Vierter, du warst ein Schutz für die Schwachen. Du warst ein Schutz für die Armen in ihrer Not. Du warst ein sicherer Ort vor dem Sturm. Du warst ein Schatten vor der Hitze. Die Wut der bösen Menschen ist wie ein Sturm. Er schlägt gegen eine Wand. Fünfter, du machst den Lärm der Feinde leise, wie Hitze in der Trockenheit. Ihr Jubel wird leise, wie die Hitze durch Wolkenschatten vergeht. Sechster, der Herr, der mächtige Gott, wird auf diesem Berg ein Festmahl machen. Es wird für alle Völker sein. Es gibt gutes Essen und guten Wein. Das Essen ist sehr reichhaltig, der Wein ist klar. Siebter, auf diesem Berg wird er den Schleier entfernen. Dieser Schleier bedeckt alle Völker und Nationen. Achter, er wird den Tod für immer besiegen. Der Herr Gott wird alle Tränen von den Gesichtern wischen. Er wird die Schande seines Volkes von der ganzen Erde nehmen. Ja, der Herr hat es gesagt. Neunter, an diesem Tag werden die Menschen sagen, das ist unser Gott. Wir haben gehofft, dass er uns hilft. Das ist der Herr. Auf ihn haben wir gewartet. Lasst uns jubeln und uns über seine Hilfe freuen. Zehnter, denn die Macht des Herrn wird auf diesem Berg sein. Aber Moab wird an seinem Platz zertreten werden. Es ist wie Stroh, das man in einem Misthaufen zertritt. Elfter, wenn Moab seine Hände ausbreitet, wie ein Schwimmer es tut, dann wird Gott seinen Stolz und seine Tricks besiegen. Zwölfter, Gott wird deine hohen Mauern zerstören. Er wird sie zu Boden werfen, bis sie nur noch Staub sind.